Nach über 2 Kriegsjahren hatte sich mittlerweile auch in London das Klima entscheidend geändert. Hitler hatte Russland überfallen, die Japaner Pearl Harbor, die Welt stand in Flammen. Und die anfänglich nie richtig ernst genommenen Warnungen der Immigranten hatten sich ja unseligerweise alle bewahrheitet. Und so kam es dann endlich dazu, dass für den allgemeinen War Effort die großen gemeinsamen Kriegsanstrengungen auch wir benötigt wurden. In der Publizistik und vor allem auch im Radio in den verschiedenen Auslandsprogrammen der BBC. Und dieser Ruf drang mit einiger Verspätung dann auch bis zu uns nach Australien. Ich bekam den Bescheid, dass mein Status als feindlicher Ausländer aufgehoben sei. Und so konnten wir nach England zurück, meine Frau und ich. Wir fassten endlich wieder etwas Hoffnung. Wieder aktiv zu sein, schreiben können, etwas halbwegs Sinnvolles zu tun.